Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Römerbrief, Kapitel 9, Vers 22 bis 24. Wenn Gott seinen Zorn zeigen und seine Macht ausüben will, kann er viel Geduld mit den Gefäßen seines Zorns haben, die zum Verderben bestimmt sind. Und dadurch den Reichtum seiner Herrlichkeit denen erweisen, die er als Gefäße seines Erbarmens dafür vorbereitet hat. Das gilt auch für uns, die er aus dem jüdischen Volk und aus den anderen Völkern erwählt hat. Gott segne dieses Wort. Vorherbestimmt. In diesem Bibelabschnitt hier aus dem Römerbrief lernen wir mehr über die Vorherbestimmung. Und Paulus schreibt hier römische Glaubensgemeinde und erinnert sie daran, dass eben Gott in seiner Souveränität eben das Recht hat, zu entscheiden, wer denn nun zu ihm kommt und wer nicht. Was das nicht bedeutet, ist, dass jemand dann sagt irgendwie oder sagen würde, ja, wenn Gott schon vorherbestimmt hat, wer zu ihm kommt, dann brauche ich gar nicht mehr zu Gott zu kommen oder dann habe ich ja gar keinen freien Willen oder ist das so vielleicht oder gar nicht. Das ist falsch. Die Bibel sagt uns eben, wie wir gerade eben gelesen haben, dass Gott in seiner was er nun vorherbestimmt ist, dass er eben seinen Zorn zeigen kann und besonders viel Geduld hat mit den Gefäßen seines Zorns, also Leute, die zum Verderben bestimmt sind. Das ist hier die Einladung, zu Christus zu kommen. Also die Frage ist letztendlich, das ist die einzige Frage, die Gott uns stellt. Nehmen wir Christus als unseren Erlöser an oder nicht? Ich wiederhole nochmal, nehmen wir Jesus Christus als unseren Erlöser an, kommen zu ihm als reuige Sünder, verstehen, wer er ist als Gott im Fleische und dass er für uns am Kreuz gestorben ist, für unsere Sünden ein für alle Mal, wieder auferstanden ist durch den Heiligen Geist, in den Himmel gefahren ist und uns den Heiligen Geist geschickt hat in unsere Herzen. Die Frage ist, kommen wir zu Jesus Christus, ja oder nein? Darauf kommt es an. Also lasst euch nicht in die Irre führen von irgendwelchen Argumenten, wo Leute mit Vorherbestimmung kommen oder zweifacher Vorherbestimmung oder theologische Fragen oder Sachen, die schlau klingen, aber die sehr weit entfernt sind von Gottes Wort, von der Bibel und vor allem von jedem Versprechen, was er uns gegeben hat. Ja? Denn die Frage ist letztendlich hier, dass eben die Einladung bleibt bestehen. Denn jeder kann ja zu Jesus Christus kommen durch seinen freien Willen als reuige Sünder, was eben heißt, dass wir uns abwenden von der Sünde und eben Jesus Christus anerkennen als unseren Erlöser und in unserer persönlichen Beziehung mit ihm wachsen, durch den Heiligen Geist besiegelt sind, ein für alle Mal. Und darauf kommt es an. Der Römerbrief Kapitel 9 ist eben so, Paulus versucht, die Menschen zu erreichen und ihnen zu sagen, dass eben nicht nur die Israeliten zu der Zeit, die Hebräer, sondern sowohl Hebräer als auch Nicht-Hebräische, alle Menschen letztendlich eingeladen sind, zu Christus zu kommen. Darauf kommt es an. Und er sagt, lasst eure Herzen nicht so hart sein, dass ihr Gottes Stimme, dass ihr Jesus Christus Wort nicht hört und nicht in eure Herzen lasst. Lasst das nicht der Fall sein. Denn Gott möchte, es ist Gottes Anliegen, Herzensangelegenheit, dass alle Menschen zu ihm kommen. Deswegen ist unser Jesus Christus am Kreuz gestorben. Die Bibel sagt uns aber eben auch, dass eben leider Menschen geben wird, die nicht zu ihm kommen werden. Das ist dann resultiert dann in ewiger Verdammnis, was wir auch Hölle nennen. Und das tut überhaupt nicht Not. Denn wir haben eben die Bibel, die uns all diese Versprechen gibt, die Gott und auch nur Jesus Christus halten kann, was durch seine Wiederauferstehung bestätigt wurde. Es ist einzigartig in der Menschheitsgeschichte. Das ist nur einmal passiert, das wird nicht nochmal passieren. Und die Einladung bleibt bestehen. Und es geht eben darum, dass wir verstehen, aber auch, dass nicht alle, dass dieses freie Geschenk, dieses Gottes Gnade wahrnehmen. Aber für all die, die wir Gottes Gnade wahrnehmen, eben als in Gottes Vorherbestimmung zu ihm kommen, sind wir dann Teil seiner Familie, der Familie Jesus Christus. Und darauf kommt es an. Und hier habe ich noch mal ein Wort aus dem Philipperbrief zur Ermutigung hier für uns alle, die wir schon zu Jesus Christus gekommen sind und wir, die wir die gute Nachricht auch anderen Menschen mitteilen wollen. Gib mal rein in den Philipperbrief, ja, Kapitel 1, Vers 6. Da gibt Paulus Dank und Gebet und schreibt im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 6: Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Gott segne dieses Wort. Paulus schreibt, sagt nicht Jesus Christus, er schreibt Christus Jesus als einen Titel, aber es ist letztendlich Jesus Christus auch, der hier angesprochen wird. Und eben hier haben wir die Bestätigung, dass eben Gott mit Sicherheit das Werk, nämlich unseren Glauben an Jesus Christus, vollenden wird, an dem Tag, an dem er wiederkommt. Das ist der jüngste Tag, wann auch immer das sein mag, die Bibel sagt uns das nicht. Aber dann wird alles vollendet sein, das gute Werk in uns, was Jesus Christus angefangen hat, unseren Glauben, dann vollendet sein. Und das macht uns Mut und gibt uns Hoffnung. Das ist eben auch ein Teil der Vorherbestimmung. Ja, markiert mal diesen Vers hier aus dem Philipperbrief auch und nehmt euch das zu Herzen. Und lieber Jesus, wir danken dir hier, dass du uns hilfst, zu verstehen, was Vorherbestimmung bedeutet, was die Bibel uns sagt. Das sind keine Missverständnisse und wir verstehen, dass du souverän bist und dass du uns auch ermahnst und auch ermutigst. Wir, die wir als Christen, wir, die wir Jesus Christus folgen, in unserer persönlichen Beziehung mit dir wachsen, dass wir da nicht irgendwie ja, arrogant in unseren Herzen werden wollen, sondern dass wir verstehen, dass du souverän bist, unser Herr Gott, und eben entscheidest letztendlich, wer zu dir kommt und wer nicht. Es ist letztendlich eine Herzensangelegenheit und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen, die gute Nachricht hören und sich dir zuwenden, unser Herr Jesus Christus. Darauf kommt es an. Wir danken dir für dein Wort und dass du bei uns bist, egal was passiert. Wir danken dir und beten dies. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.